Good morning. Guten Morgen. Another day arrived. Ein neuer Tag ist angebrochen. Let's keep talking about the secret place. Lass uns weiter über den verborgenen Ort sprechen. So now we know what is the secret place. Jetzt wissen wir, was der verborgene Ort ist. It's Jesus. Jesus. Now let's continue to the next question. Nun lass uns mit der nächsten Frage weiterfahren. Remember the three question? Erinnerst du dich an die drei Fragen? Where is it or who is it? Wo ist er oder wer ist er? Then how do we get into it? Wie treten wir ein? Then how are we gonna remain in it? Wie bleiben wir im verborgenen Ort? Okay, to enter into the secret place is really, really, really complicated. Es ist wirklich kompliziert, in den verborgenen Ort zu gelangen. You've got to work very hard. Du musst sehr hart arbeiten. You've got to study almost day and night. Du musst fast Tag und Nacht studieren. You've got to memorize hundreds of Bible verses. Du musst Hunderte von Bibelversen auswendig lernen. You've got to be connected to the right church. Du musst mit der richtigen Gemeinde verbunden sein und deinen Zehnten bezahlen. It's really, really hard to enter that secret place. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig, in den verborgenen Ort einzutreten. I hope you realize that that was sarcastic. Ich hoffe, du hast realisiert, dass dies sarkastisch war. But that is how many people think they can enter the secret place. Doch genauso denken viele Menschen, dass sie so in den verborgenen Ort eintreten können. Reading enough in the Bible, praying enough, fasting enough, going to the right service. Genug Bibel lesen, genug beten und fasten zum richtigen Gottesdienst. Gehen. Then they think now they're in the secret place. Dann sind sie im verborgenen Ort, so denken sie. People know. Leute, nein. It's by faith alone. Es ist durch Glauben allein. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. We have so much faith in so many things or in so many people. Wir haben in so viele Dinge oder in so viele Leute so viel Glauben. And yet we don't enter by faith into Jesus Christ. Und trotzdem treten wir nicht im Glauben in den verborgenen Ort in Jesus ein. Look, I'm not talking about having accepted Jesus as your savior. Ich spreche nicht davon, dass du Jesus als deinen Retter angenommen hast. No, no, no, no. Nein, nein, nein, nein. Many people have come to believe in the sacrifice of Jesus as their savior, but that doesn't mean you're in the secret place. Viele Menschen glauben an das Opfer Jesu als ihren Retter, jedoch ist dies nicht der verborgene Ort. Look what is happening at this very moment all over the world. Schau, was genau jetzt in diesem Moment auf der ganzen Welt passiert. People have confessed Jesus Christ as their own savior, and yet many of them are more shaken than the people who don't even know Jesus. Leute haben Jesus Christus als ihren einzigen Retter bezeugt, und doch werden diese mehr erschüttert als die, die Jesus nicht kennen. 1/3 of all the evangelical churches in the United States of America, I was told, have closed their doors forever in the last year. Ein Drittel der evangelikalen Kirche von Amerika, so wurde mir gesagt, haben letztes Jahr ihre Türen für immer geschlossen. Jesus as your savior does not get you into the secret place. Jesus als dein Retter bringt dich nicht in den verborgenen Ort. Listen. Hör zu. In simple word. Hör zu, in einfachen Worten. It's faith in the finished work of the cross. Es ist Glaube in das vollbrachte Werk am Kreuz. It is true practical faith in the new covenant. Es ist wahrer praktischer Glaube im neuen Bund. It's faith that the only way that God will ever relate to you is through the finished work of the cross. Es ist der Glaube, dass der einzige Weg, durch den Gott sich mit dir verknüpft, das vollbrachte Werk am Kreuz ist. That is the only faith that will actually get you into the hiding place. Das ist der einzige Glaube, der dich tatsächlich in den verborgenen Ort bringt. You know, faith is such a wide subject. Weißt du, Glaube ist so ein umfängliches Thema. You can have faith in God as your provider, but it could be that you don't have faith in God as your healer. Du kannst an Gott als deinen Versorger glauben, aber es kann sein, dass du nicht an Gott als deinen Heiler glaubst. Or the other way around. Oder andersrum. You know, there are people who actually have certain level of faith for certain things. Es gibt Menschen, die für gewisse Dinge verschiedene Ebenen des Glaubens haben. And I understand all of that. Ich verstehe all das. Because the more you practice your muscles of faith in a certain area, the more they will grow. Je mehr du in einem Gebiet deinen Glaubensmuskel trainierst, umso mehr wird er wachsen. But you know, for many years of my Christian life, I've not understood the subject of faith very well. Viele Jahre lang habe ich das Thema Glauben in meinem christlichen Leben nicht sehr gut verstanden. Ich habe immer versucht, es gut zu verstehen und habe viel über Glauben studiert. But only when my eyes opened to the new covenant or the finished work of the cross did I understand that part of faith. Aber erst als ich meine Augen für den neuen Bund oder das vollbrachte Werk am Kreuz öffneten, verstand ich diesen Teil vom Glauben. You know, there is faith for things. Es gibt einen Glauben für Dinge. You know, there's faith for victory. Some people have it easy to find faith for victory. Es gibt Siegesglaube. Manchen Menschen fällt es leicht, den Glauben an Sieg zu haben. But we need to have that kind of faith that Jesus is everything. Aber wir müssen diese Art von Glauben haben, dass Jesus alles ist. The Bible literally says that Jesus has become our wisdom. Die Bibel sagt buchstäblich, dass Jesus unsere Weisheit geworden ist. The Bible says that Jesus has literally become not only our wisdom but our righteousness. Die Bibel sagt buchstäblich, dass Jesus nicht nur unsere Weisheit geworden ist, sondern auch unsere Gerechtigkeit. So instead of believing God for things or for miracles or for provision, anstatt Gott für Dinge, Wunder oder für Versorgung zu glauben, we've got to come to this kind of faith where we know I'm in Christ and in Christ I have everything. Müssen wir zu diesem Glauben kommen, wo wir wissen, ich bin in Christus und in Christus habe ich alles. You see, we come to God and we get faith for forgiveness through Jesus. Wir kommen zu Gott und wir bekommen Glauben für die Vergebung durch Jesus. And that's wonderful. Das ist wunderbar. Because you can't go to heaven without sins forgiven. Denn du kannst ohne Vergebung deiner Sünden nicht in den Himmel gehen. But the way to enter into the secret place is a different kind of believing. In den verborgenen Ort einzutreten ist eine andere Art zu glauben. It's a believing that I have entered into Christ. Es ist ein Glaube, dass ich in Jesus hineingegangen bin. And if I've entered into Christ, that changes everything. Und wenn ich in Jesus hineingegangen bin, ändert sich alles. This affects how I think, this affects how I pray, this affects everything about my life. Dies wirkt sich auf mein Denken aus, auf mein Beten, es wirkt sich auf mein gesamtes Leben aus. Tomorrow I'm going to talk a little bit more about this. Morgen werde ich ein bisschen mehr darüber sprechen. Because it's a fascinating subject in the Bible. Denn es ist ein faszinierendes Thema in der Bibel. So you have a very, very good day and I will see you tomorrow. Habe einen sehr, sehr guten Tag und ich sehe dich morgen.